Als aber Rehabeam nach Jerusalem gelangt war, versammelte er das Haus Juda und Benjamin, 180.000 auserlesene Krieger, zum Kampfe gegen Israel, um Rehabeam das Königtum wieder zu gewinnen. Aber das Wort Jahwes erging an Semaja, den Mann Gottes also, spricht zu Rehabeam, dem Sohne Salomos, dem Könige von Juda, und zu ganz Israel in Juda und Benjamin also, so spricht Jahwe, ihr sollt nicht hinziehen, um gegen eure Brüder zu kämpfen, jedermann kehre wieder heim, denn durch mich ist es also gefügt worden. Als sie die Worte Jahwes vernahmen, kehrten sie um und gaben den Zug gegen Jerobeam auf. So blieb denn Rehabeam zu Jerusalem. Und er baute eine Anzahl Städte in Juda zu Festungen um, und zwar baute er Bethlehem, Etam, Tekoa, Bethzur, Socho, Adullam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Lachis, Aseka, Zoria, Ayalon und Hebron, die in Juda und Benjamin lagen, zu festen Städten um. Er machte diese Festungen stark, setzte Befehlshaber hinein, sowie Vorräte von Speise, Öl und Wein und in jede Stadt Schilde und Speere und machte sie überaus stark. Und es gehörte ihm Juda und Benjamin. Die Priester und Leviten aber, die sich irgendwo in Israel befanden, kamen aus allen ihren Bezirken und stellten sich ihm zur Verfügung. Denn die Leviten verließen ihre Weidetriften und ihr Besitztum und begaben sich nach Juda und Jerusalem. Denn Jerobeam und seine Söhne hatten sie aus dem Priesterdienste vor Jahwe verstoßen, und er hatte sich selbst Priester bestellt für die Opferhöhen und die Boxgestalten und die Kälber, die er hatte anfertigen lassen. Und aus allen Stämmen Israels schlossen sich ihnen diejenigen an, die ihren Sinn darauf richteten, Jahwe, den Gott Israels, zu suchen. Sie kamen nach Jerusalem, um Jahwe, den Gott ihrer Väter, zu opfern. So stärkten sie das Reich Juda und befestigten Rehabeam, den Sohn Salomos, 3 Jahre lang. Denn sie wandelten in den Wegen Davids und Salomos, 3 Jahre lang. Und Rehabeam nahm sich Mahalat, die Tochter Jerimos, des Sohnes Davids, und Abihails, der Tochter Eliabs, des Sohnes Ises, zum Weibe, die gebar ihm folgende Söhne, Jös, Semaja und Saham. Und nach ihr heiratete er Macha, die Tochter Absaloms, die gebar ihm Abia, Attai, Sisa und Selomit. Und Rehabeam hatte Macha, die Tochter Absaloms, lieber als alle seine anderen Frauen und Kebsweiber, denn er hatte 18 Frauen und 60 Kebsweiber genommen und erzeugte 28 Söhne und 60 Töchter. Und Rehabeam bestellte Abia, den Sohn Machas, zum Haupte, zum Fürsten unter seinen Brüdern, denn er gedachte ihn zum Könige zu machen. Und er handelte klug und verteilte eine Anzahl von allen seinen Söhnen in alle Gegenden von Juda und Benjamin in alle die festen Städte und lieferte ihnen reichliche Zehrung und begehrte für sie eine Menge von Frauen.